50 Metern links ab. Nehmen Sie die Fähre vor Ihnen. Dann fahren Sie um den Kreisverkehr herum. Dann biegen Sie die zweite links ab. Fahren Sie mit der Fähre. Drehen Sie um.